Erste alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron. Sie sagten, wir gehören zu dir. Zweiter früher führte David das Herr für König Saul. Gott sagte zu David, du wirst mein Volk führen. Dritter die Anführer von Israel kamen nach Hebron. David machte einen Vertrag mit ihnen. Sie machten David zum König. Vierter David war 30 Jahre alt. Er regierte insgesamt 40 Jahre lang. Fünfter in Hebron regierte er 7 Jahre über Juda. In Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel. Sechster David zog mit seinen Männern nach Jerusalem. Die Jebusiter sagten, du kommst hier nicht rein. Siebter aber David nahm die Burg Zion ein. Das ist jetzt die Stadt Davids. Achter David sagte, wer die Jebusiter besiegt, muss durch den Schacht gehen. Er mochte die Feinde dort nicht. Neunter David wohnte in der Burg. Er nannte sie Stadt Davids. Er baute Mauern um die Stadt. Zehnter David wurde immer mächtiger. Gott war mit ihm und half ihm. Elfter König Hiram von Tyrus schickte Holz und Arbeiter. Sie bauten einen Palast für David. Zwölfter David wusste jetzt, Gott hat ihn zum König gemacht. Gott segnete sein Land für sein Volk. Dreizehnter David nahm sich in Jerusalem noch mehr Frauen. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. Vierzehnter das sind die Namen seiner Kinder in Jerusalem, Schamwa, Schobab, Nathan und Salomo. Fünfzehnter Jibcha, Elishua, Nefik und Jafia gehörten auch dazu. Sechzehnter auch Elishama, Beljada und Eliphelet wurden dort geboren. Siebzehnter die Philister hörten, David ist jetzt König. Sie wollten ihn fangen. David hörte das und ging zur Burg. Achtzehnter die Philister kamen in das Tal Rephaim. Sie verteilten sich dort. Neunzehnter David fragte Gott, soll ich gegen sie kämpfen? Gott antwortete, ja, ich gebe sie in deine Hand. Zwanzigster David ging nach Baal-Perazim. Er besiegte die Philister dort. Er sagte, Gott hat meine Feinde weggespült. 21. Die Philister ließen ihre Götterfiguren zurück. David und seine Männer nahmen sie mit. 22. Die Philister kamen noch einmal zurück. Sie waren wieder im Tal Rephaim. 23. David fragte Gott wieder. Gott sagte, greife sie nicht von vorne an. Gehe hinter sie. 24. Warte auf ein Geräusch in den Bäumen. Dann greife an. Gott geht vor dir her. 25. David tat genau das. Er besiegte die Philister von Gibeon bis Geser.